die Stimmung ist am Tiefpunkt. Das Herz wie Brei, 10 Pferde im Stall, den Karren vor die Wand, das Licht aus, ein Absprung und dann. Ach so, wir warten noch auf Bastian. Der lächelt klug und glatt wie ein Aal, am trägen Blick erkannt, die Brust raus, das Licht an. Und dann ist plötzlich Mittwoch und der Hund kräht, die Hosen voll, der Prinz nimmt ein Bad, die Nerven liegen blank, das Licht aus, ein Absprung. Und dann spricht mich die Welt auf den Betrug an. Sie lächelt klug und glatt wie ein Aal, den Bogen überspannt, die Luft raus, das Licht an. Und dann hört durch die Massen geht ein Aufschrei, ein Tritt ins Nichts und 17 ans Bein, den Karren vor die Wand, das Licht aus, ein Absprung.